Grüßt euch zusammen, liebes Reidinger-Team, hier ist der Oberman mit einem neuen Audiokommentar. In der letzten Folge habt ihr den neuen Amazon Fire Stick 2 in der Diskussion gehabt. Ich habe ihn seit dem ersten Tag, seit dem Erscheinungstag, habe ihn vorbestellt und wollte kurz durchmelden, dass ich absolut begeistert bin von dem Teil. Da ist ein schnellerer Prozessor drin, es läuft wirklich viel, viel flüssiger, viel schneller. Im Prinzip ist alles so gut wie sofort da. Die ganze Benutzeroberfläche ist viel übersichtlicher. Es gibt eine sehr übersichtliche und schlanke Fernbedienung dazu, auf der also nicht tausende von Knöpfen, sondern nur noch ganz wenige Knöpfe drauf sind. Im Prinzip ein Steuerkreuz, hoch, runter, links, rechts und OK-Taste in der Mitte, ein Play-Knopf, ein Home-Knopf, um wieder in die Ausgangsposition zu kommen. Und der wichtigste Knopf ist der Alexa-Knopf, denn da ist jetzt Alexa eingebaut. Man drückt also den Knopf und sagt etwas rein, zum Beispiel irgendeinen Film, den man sehen will. Egal, ob der jetzt bei Netflix oder bei Amazon Prime oder sonst irgendwo ist, vielleicht auch bei YouTube, muss man gar nicht mit eingeben. Man sagt einfach nur, welchen Film man sehen möchte, was weiß ich, Star Wars 3. Und dann sucht Alexa sofort raus, wo es den zu sehen gibt. Man landet dort, bestätigt noch einmal mit OK und dann ist man also sofort und ohne Umwege drin. Genauso ist es bei Serien. Man sagt Beispiel Dexter und Alexa findet dann immer den richtigen Platz und zwar auch immer den kostenlosen Platz. Manchmal ist es ja so, dass vielleicht die eine Serie bei Amazon Prime doch noch etwas kostet und bei Netflix aber kostenlos mit drin ist im Abo oder andersrum. Auch das wird entsprechend berücksichtigt, finde ich also sehr kundenfreundlich, dass da die Konkurrenz auch so locker mit ins Boot genommen wird. Macht mir total Spaß, Bildqualität ist spitze, also Full HD. Ihr habt sehr richtig gesagt, wenn man 4K gucken will, dann muss man sich die Set-Top-Box kaufen. Aber mir reicht dieser Stick, der ist schön unsichtbar hinten am Fernseher dran und läuft prima. Bluetooth-Kopfhörer habe ich angeschlossen, war auch kein Problem. Der Ton vom Fernseher wird dann auch sofort stumm geschaltet und das Einrichten war easy und jetzt brauche ich also den Bluetooth-Kopfhörer nur anschalten. Die beiden verbinden sich und dann kann man eben schön über Bluetooth hören. Auch Amazon Music übrigens, also wenn ich, was weiß ich, sage Yellow Submarine, dann kommt eben über Amazon Music der Beatles-Song direkt mit Texten und allem drum und dran. Also da wird schon eine ganze Menge geboten. Aber das mit dieser Alexa-Fernbedienung, das gefällt mir jetzt auch gerade. Auch Alexa, also ganz kenne ich mich nicht aus, aber wenn man irgendwelche Home-Automation hat, also Heizkörper automatisch einstellen, Lichtschalter an und aus, da kann man sich ja auch irgendwie mit anmelden und das mit anschließen. Also auch das ist wohl theoretisch möglich, da habe ich jetzt aber keine Erfahrungswerte, weil ich so weit noch nicht bin. Ja, also Empfehlung von mir auf jeden Fall, Amazon Fire Stick 2 macht Spaß, macht Laune. Bei uns ist dann deswegen auch sämtliche andere Technik rausgeflogen. Blu-ray-Player rausgeflogen, Skybox rausgeflogen, Home-Theater-System Dolby 5.1 rausgeflogen. Wir gucken doch nicht so laut, der Fernsehton ist gut genug. Jetzt steht da ganz schlank wirklich nur noch der Fernseher und unsichtbar dahinter ist dieser Fire Stick im HDMI eingesteckt. Schöne Geschichte und wir haben im Prinzip alles, was wir sehen wollen, da. Übrigens auch, das habe ich noch vergessen, die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Mediatheken. Auch die sind mit angeschlossen, gibt es als Apps dort und auch da, wenn ich bei Alexa reinspreche, Heute-Journal, dann bekomme ich die aktuelle Ausgabe des Heute-Journals oder Lindenstraße, dann lande ich bei der ARD. Auch das funktioniert alles prima und problemlos. Ja, so viel für heute. Viel Spaß bei eurer heutigen Sendung und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Oboman.